kommt, so hilft der Überfluss, so kommt, so hilft der Überfluss. Der Schöpfer selbst, der Schöpfer selbst, und neiget die Vateraugen ihnen zu, die sonst denn nirgend, nirgend finden sonst nirgend, nirgend finden Ruhe. Gibt unserem Gott die Ehre, gibt unserem Gott die Ehre, unserem Gott die Ehre, gibt uns.